Kapitel 7 Kontakte Aufgabe 1b Dialoge 1 Und, wie lange machst du hier schon Fitnesstraining? Ein Jahr. Ich finde es richtig gut. Ja, aber die Trainerin ist sehr streng.